بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بيكنت من نام الله الله زيجن من Herzlichkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung, in der wir Allahs Gedenken und die Worte seines Propheten alaihi salatu wassalam lesen und verinnerlichen und Allah darum bitten, dass er uns den Erfolg verleiht, diese auch in die Tat umzusetzen. Meine lieben Geschwister, wir sind angekommen im ersten Band von Sunan Abi Dawud. Wir sind auf der Seite 378 im Kapitel 122 beim Hadith 782. Das Kapitel 122 lautet: Bismillahirrahmanirrahim, nicht laut sprechen. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, Umar und Uthman die Lesung mit alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, begannen. In diesem Kapitel geht es nun um das Lesen des Koran Karim. Und nachdem wir zuletzt darüber gesprochen haben, wie man Zuflucht sucht bei Allah Azza wa Jal vor der Lesung des Koran, geht es heute um die Lesung an sich und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet zu lesen pflegte. Und die erste Frage stellt sich: Wir lesen im Koran al-Karim, wenn wir ihn aufschlagen, als erstes finden wir dort steht Bismillahirrahmanirrahim und dann steht Alhamdulillah Rabbil Alamin, das heißt Surat al-Fatiha. Und die erste Thematik, die sich stellt, ist nicht, ob man die Basmala spricht oder nicht spricht, sondern ob man sie laut oder leise spricht, wenn man ein Gebet verrichtet, das laut gelesen wird. Also noch einmal, dass wir das verstehen. Wir diskutieren nicht darüber, ob man sie liest, denn sie steht im Koran geschrieben und sie steht zu Beginn der Fatiha geschrieben. Also lesen wir sie. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gelesen hat, steht auch außer Frage. Die Frage ist aber, erstens, ist sie der erste Vers der ersten Surah des Koran Karim oder ist sie vor dem ersten Vers der Surah Al-Fatiha? Das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, aus der sich dementsprechend ergibt, ob man sie laut liest oder eben leise liest. Aber gemeint ist, wenn man sowieso laut liest. Wie zum Beispiel beim Maghrib oder Isha-Gebet oder Fajr-Gebet, ist die Frage, soll man als Ma'mum als erstes hören Alhamdulillahi Rabbil Alamin oder Bismillahirrahmanirrahim und dann Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und dieses Kapitel hat der Imam denjenigen Ulama gewidmet, die der Ansicht sind, dass man sie leise spricht. Und dieser Hadith, der sich bei Bukhari und bei Muslim befindet, ist eines der stärksten Beweise der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah, die sagen, dass man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim leise sagt und danach erst Alhamdulillah Rabbil Alamin laut sagt. Mit laut meine ich immer so, dass der Ma'mum das hören kann, wenn man als Imam vorbetet. Das ist auch einer der Beweise der Mehrheit der Gelehrten. Von den Sahaba angefangen, ist das die Ansicht aller vier Kalifen, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Rechtsschulen, bis auf die schafi'itische Rechtsschule lesen im Grunde genommen alle die Basmala leise, weil eben die Beweislage dementsprechend ist. Der zweite Hadith ist, aber hier natürlich die Aussage von Anas, radiallahu anhu, dass Abu Bakr, Umar, Uthman und der Prophet natürlich auch mit Alhamdulillah Rabbil Alamin zu lesen begannen, gemeint ist das, was man als Ma'mum hören kann. Das heißt, er redete nicht davon, dass er, also man soll nicht darunter verstehen, dass Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nicht gesagt hat. Das ist ein falsches Verständnis, können wir eigentlich ziemlich sicher sagen. Warum? Weil wir mit Gewissheit wissen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam nach Allahu Akbar den Istiftah-Dua gesprochen hat und dann die Isti'ada gesprochen hat. Für all diese Sachen hat Anas radiallahu anhu nicht erwähnt. Und eine Regel lautet, wenn etwas nicht in einem Hadith erwähnt wird, heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Und erst recht, wenn es explizit in anderen Überlieferungen überliefert worden ist. طيب 783 Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet mit dem Takbir und mit alles so gebührt Allah dem Herrn der wilden Bewohner begann. Also hier sehen wir auch, sie redet eindeutig von dem, was sie hört vom Imam. Weil den Takbir hört man, den Istiftah Dua hört man nicht. Und die Basmala, darum geht es. Und die hört man auch nicht. Also es ist schwierig jetzt zu sagen, die Basmala ist Teil der Fatiha und trotzdem hat er sie leise gelesen. Das wäre ein Widerspruch. Dass entweder man sagt, sie ist Teil, dann liest man sie laut, das wäre konsequent. Oder man sagt, sie ist nicht Teil und dann liest man sie auch nicht laut. Warum haben manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, gesagt, dass die Basmala Teil der Fatiha ist oder nicht? Das ist zurückzuführen, liebe Geschwister, auf manche Überlieferungen. Es gibt Überlieferungen, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam teilweise zurückgeführt werden, dass er gesagt haben soll, dass die Fatiha, sie ist As-Sab'u al-Mathani, die sieben sich wiederholenden Verse, die Allah in Surat al-Hijr angesprochen hat, وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Wir haben dir As-Sab'u al-Mathani gegeben und den Quran al-Azim. Und dann sagte er, die Basmala ist eine von diesen Versen. Die Basmala ist eine von diesen Versen. Aber diese Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam die Überlieferer sind uneinig darüber, ob sie mauquf ist oder marfu ist. Und richtigerweise ist, wie manche Imame gesagt haben, ist sie im mauquf. Also nicht auf den Propheten zurückzuführen, alaihi salatu wasallam. Sondern es ist eine Aussage von Abu Huraira, radiallahu anhu. Und er ist einer der Sahaba, die Ansicht waren, dass die Basmala laut gelesen wird, zum Teil der Fatiha ist. Aisha berichtet, dass der Prophet, dass er genannt Allah sallallahu alaihi wasallam, das Gebet mit dem Takbir und mit alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, begann. Und wenn er sich verbeugte, hob er weder seinen Kopf noch senkte er ihn, sondern erhielt ihn in der Mitte. Darüber haben wir schon gesprochen. Und wenn er sich aus der Verbeugung erhob, warf er sich nicht nieder, bevor er aufrecht stand. Und er pflegte At-Tahiyyat alle zwei Rak'a aufzusagen. Und wenn er saß, legte er seinen linken Fuß hin und stellte seinen rechten Fuß aufrecht. Und er verbot es sich, so wie der Satan hinzusetzen und sich wie ein Raubtier niederzuwerfen. Das bedeutet, das Gebet beendete er mit dem Taslim. Neu in dieser Überlieferung ist, dass er, alayhi salatu wassalam, At-Tahiyyat alle zwei Rak'a aufzusagen pflegte. Und das ist ja auch bekannt aus den Fard-Gebeten, dass er alle zwei Rak'a, den ersten Tashahud gesprochen hat. Und das At-Tahiyyat ist die Abkürzung für diesen gesamten Auszug At-Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhal nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Das ist eine Version dieser At-Tahiyyat. Und deswegen im Fajr-Gebet spricht man es nach der zweiten Raka, im Dhuhr-Gebet nach der zweiten, im Asr, im Maghrib, im Isha, in allen fünf Gebeten zum Beispiel nach der zweiten Raka'a. Beziehungsweise immer nach zwei Raka'a. Und deswegen auch im Isha, Dhuhr und Asr-Gebet nach der vierten, ein zweites Mal. Und was hier nicht geschrieben steht, wenn es die letzte Raka'a ist. Wenn es die letzte Raka'a ist, spricht man es auch. Darunter fällt dann das Maghrib-Gebet speziell. Und At-Tahiyyat steht hier zwar nicht geschrieben, aber vom Hukum her ist es wenn es am Ende des Gebetes vorkommt, ein Fardteil des Salah. Und wenn es nach der zweiten Rak'a vorkommt, wie im Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha-Gebet, dann ist es ein Wajib-Teil des Salah. Darauf weisen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich hin. Und wenn er saß, legte er seinen linken Fuß hin und stellte den rechten Fuß auf. Darüber haben wir schon gesprochen. Und er verbot es sich, und er verbot es, sich so wie der Shaitan hinzusetzen. Nicht so wie der Shaitan hinsetzt. Und darüber haben wir auch teilweise gesprochen. Und deswegen heißt es hier in der Fußnote, auf den Gesäßbecken zu setzen. Die Oberschenkel aufzurichten, sich mit den Händen abzustützen wie ein Hund. Und sich wie ein Raubtier niederzuwerfen. Ein Raubtier niederzuwerfen, das bedeutet, dass man eben die Hände, beziehungsweise die Arme, beziehungsweise den Unterarm auf den Boden ablegt. Das ist der Vergleich mit den Raubtieren. Das Gebet beendet er immer mit dem Taslim. 784, Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal sagte, auf mich ist soeben eine Sura herabgesandt worden. Dann las er mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Wir haben dir Al-Kawthar gegeben, inna a'tainak Al-Kawthar. Er las die Sura bis zum Ende. Dann fragte er, wisst ihr, was Al-Kawthar ist? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, es ist ein Fluss im Paradies, den mir mein Herr versprochen hat. Dieser Hadith ist eine Gnade Allahs Azza wa Jal, seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber, eine Karama für ihn und natürlich auch nicht nur für ihn, auch für seine Umma, denn diesen Nutzen davon profitieren nicht nur er, sondern auch die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah mich und euch aus diesem Fluss zu trinken lassen geben. Dieser mündet in seinen Haut, von dem die Menschen Yawm al-Qiyamah trinken werden, die Gläubigen trinken werden, sodass sie danach nie wieder durstig sein werden, inshallah ta'ala. Zu der Thematik in diesem Hadith auffallend ist, dass der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, mir ist soeben eine Sura offenbart worden. Und als er dann diese Sura las er sie mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim am Anfang. Und das ist ein Hinweis darauf, oder das wurde als Beweis genommen von denjenigen Ulama, die gesagt haben, dass die Basmala Teil der Sura ist. Teil der Sura ist. Und deswegen sagen sie, dementsprechend ist sie auch bei der Fatiha Teil der Sura. Tamam? Aber natürlich ist das kein sehr starkes Argument. Das ist ein Indiz, weil er es so gelesen hat, mir wurde eine Sura abgesandt, und dann las er Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Aber wenn er vorher auch gesagt hätte, und vielleicht hat er es gesagt, da steht in der Bibel auch nicht drin, a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hätte man auch nicht gesagt, dass A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim Teil des Koran ist, Teil der Fatiha ist. Jeder weiß, dass man sich auf den Koran vorbereitet und dass man, bevor man eine Tat beginnt, Allahs Segen ersucht. Und deswegen sagen wir Bismillah, bevor wir essen, bevor wir trinken, bevor wir etwas Bestimmtes machen, sagen wir Bismillah, etwas, was Aufmerksamkeit braucht, dem Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, sagen wir vorher Bismillah. Aber das heißt ja nicht, dass das Teil der Tat ist, sondern es ist als Vorbereitung auf die Tat. Deswegen ist die Überlieferung in diesem Fall nicht eindeutig. Und dann können wir noch zusätzlich sagen, uns geht es nicht um die Situation außerhalb des Salah, sondern uns geht es um die Situation innerhalb des Salah. Weil außerhalb des Salah sind wir uns darüber einig, wenn man den Koran anfängt zu lesen, sagt man auch, A'udhu billahi minash shaitan rajim laut. Ja. Also es gibt keinen Grund, ihn leise zu sagen, außer wenn man vielleicht in einer Sitzung ist, wo einer nach dem anderen liest, man die Lesung nicht unterbrechen möchte durch die Isti'adha. Aber ansonsten, wenn ich jetzt ansage, lies mal vor vom Koran etwas, dann sagst du erstmal A'udhu billahi minash shaitanir rajim und dann sagst du Bismillahir Rahmanir Rahim und dann fängst du an zu lesen. Diese Angelegenheit außerhalb des Salah ist unproblematisch. Unsere Frage ist innerhalb des Salah, wallahu a'lam, und ob sie Teil der Fatiha ist oder nicht. Dann kann man noch dazu sagen, dass die Gelehrten sind, also wenn sie über die Thematik sprechen, ob die Basmala Teil der Fatiha ist oder nicht, ist es nicht so, dass sie sagen, entweder ist sie Teil einer jeden Sura oder gar nicht, sondern es gibt auch manche, die sagen, es ist Teil der Sura, Teil der ersten Aya, oder es ist die erste Aya einer Sura, aber bei der Fatiha ist es anders. Ja? Das heißt, es muss also nicht bei jeder Sura die gleiche Meinung vorherrschen. Wie dem auch sei, dieser Hadith, den wir hier haben von Anas, radiallahu anhu, ist kein Beweis für unsere Thematik, zumindest kein eindeutiger Beweis für unsere Thematik. Und ihr seht ja, deswegen auch die meisten Gelehrten haben sich jetzt nicht von dieser Überlieferung, von der Aussagekraft dieser Überlieferung in Bezug auf dieses Thema überzeugen lassen. Aisha erzählte in Bezug auf die ungeheuerliche Lüge, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß und entblößte sein Gesicht. Dann sagte er, ich suche Zuflucht beim Allhörenden und Allwissenden vor dem verfluchten Satan. Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge hervorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Abu Dawud sagte, dieser Hadith ist Munkar. Eine Gruppe von Überlieferern hat diesen Hadith über Az-Zuhri, rahimahullah, überliefert. Sie haben die Worte nicht so überliefert. Ich befürchte, dass die Sache mit dem Zufluchtsuchen zu den Worten von Humaid gehört. Diese Überlieferung, da geht es um die sogenannte Ifk. Die Ifk ist diese ungeheuerliche Lüge, bei der man die Würde des Propheten sallallahu alaihi wasallam verletzt hat und die Würde seiner Ehefrau Aisha radiallahu ta'ala anha. Und in dieser Versus-Geschichte, auf die Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Nur, Surah 24, anspielt, als dann die Lossagung, beziehungsweise als dann die Freisprechung Allahs für Aisha herabgesandt worden ist, das heißt, dass sie unschuldig ist, ihre Unschuld bewiesen wurde durch den Koran al-Karim, durch diesen Vers, Inna alladhina ja'u bil-ifki. Das heißt, diejenigen von euch, die mit der ungeheuerlichen Lüge gekommen sind, ja, Al-Ifk ist die ungeheuerliche Lüge, hier so übersetzt. Dadurch war dann klar, Aisha radiallahu anha ist freigesprochen. Und entscheidend bei dieser Überlieferung ist, dass er sagte, A'udhu billahi sami'an alim min ash-shaytanir rajim, und dann begann er den Vers zu lesen. Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, sagt das auch, also er sagt sowieso, der Hadith ist Munkar. Ja, das heißt, das ist eine Form der Nicht-Authentizität, das ist Schwäche. Und er begründet es eben damit, dass es geht um den Satz, A'udhu billahi sami'an alim min ash-shaytanir rajim, dass dieser gar nicht Teil des Ganzen, Teil der Überlieferung ist. Und das ist ja bekannt, wenn jemand einen Vers zitiert und er beabsichtigt, den Vers als Koran zu lesen, ja, dann soll er Zuflucht suchen davor, sagt A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Und wenn man das jetzt überliefert und das dann vorher sagt, dann könnte man verstehen, dass der Überlieferer das so gehört hat von seinem Lehrer, richtig? Und durch solche Sachen passieren Hinzufügungen, nennt man Idraj. Ja, Sachen werden in den Text hinein gesagt, aber das ist nicht die Überlieferung. Das ist jetzt nur etwas, was er zwischendurch gesagt hat. Wie zum Beispiel, ich erzähle euch eine Geschichte und zwischendurch sage ich etwas anderes, weil ich mich an jemanden wende, und dann denkt ihr, dass das Teil der Überlieferung ist. Und manchmal passt es gerade so schön rein, wie in diesem Fall jetzt, ja, weil er einfach selbst die, und deswegen die Gelehrten, gerade beim Koran Karim, sind sie viel, viel pingeliger noch als bei allen anderen Formen der Überlieferung. Weil im Koran Karim wird unser Prophet a.s.w. erwähnt, namentlich, richtig? Und wir haben gelernt, wenn wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, dann sollen wir sagen sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt liest du zum Beispiel im Koran, Surat al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Allahs. So, jetzt, wenn du jetzt als Koranleser sagen würdest, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da, dann könnte man meinen, dass dies Teil der Lesung ist. Oder man könnte meinen, dass es Sunna ist, beim Koranlesen den Segensgruß auszusprechen. Und deswegen, der Koranlehrer wird das niemals durchgehen lassen. Wird ihr sagen, Achi, so ist der Koran überliefert worden, wenn Allah wollte, also sei jetzt nicht, versuche nicht anständiger zu sein als die Sahaba. Wenn Allah wollte, dann hätte er dir gesagt, sag hier, sallallahu alaihi wasallam. Richtig? Hat er nicht gesagt. Also deswegen sag es nicht. Die Überlieferung hat Vorrang. So wie es überliefert ist, nimm es wortwörtlich so einfach hin. Deswegen, wenn du denkst, ja, aber ich muss es doch sagen, sagst du, das Überlieferte oder Anstand dem Überlieferten gegenüber hat Vorrang gegenüber dem, was du als Anstand empfindest. Ja? Zum Beispiel, du empfindest es als Anstand, dass du jemandem vorbeten lässt, weil er älter ist als du oder so. Nein, das Überlieferte sagt, derjenige, der am meisten Koran auswendig kann, der soll vorbeten. Auch wenn du 30 Jahre jünger bist als er. Auch wenn er einen großen weißen Bart hat und du bist noch, hast noch gar keinen Bart. Ja? Das heißt, du hast Vorrang, weil du eben mehr auswendig kennst. Ja? Weil das Überlieferte, dem Anstand, der Anstand gegenüber dem Überlieferten hat Vorrang gegenüber dem Anstand, den du empfindest. Wie dem auch sei, in dieser Überlieferung wird nichts gesagt von der Basmala. Wenn sie authentisch wäre, könnten wir daraus das entnehmen, was auch die Koranlehrer sowieso sagen. Sie sagen, wenn man inmitten eines Koranverses, inmitten einer Sura lesen möchte, dann sucht man Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan. Und danach hat man die Wahl zu sagen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim oder eben nicht. Okay? Und das wäre ein Hinweis darauf, dass man es nicht machen braucht, weil es auch hier nicht überlebt wird. Und da steht es dafür andere Beweise auch. Aber es wäre ein Hinweis da. Taib. Wer sie laut las, das heißt, das sind jetzt kommen Überlieferungen, denken Ulama, die der Ansicht sind, dass man die Basmala laut spricht. Dass der Imam nach Allahu Akbar laut, danach sagt er den Istiftah-Dua leise, Isti'adha leise und dann sagt er Bismillahirrahmanirrahim laut. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass manche Imame das machen, weil das ist die Ansicht des schafi'itischen Madhabs und auch von den Sahaba, die Ansicht von Abu Huraira, Ibn Umar, Ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala, Ibn Abbas und auch eine Überlieferung über Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Yazid al-Farisi sagte, ich habe gehört, wie Ibn Abbas zu Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum, sagte, warum habt ihr Surat Bara'ah, obwohl sie zu den Mi'in-Suren gehört? Ich sage gleich nochmal die Surat, erst lese ich die Überlieferung einmal durch. Ja? Warum habt ihr Surat Bara'ah, obwohl sie zu den Mi'in-Suren gehört und Al-Anfal, wo sie doch zu den Mathani gehört, zu den Suren 7 Tiwal geschrieben und dazwischen nicht die Zeile Bismillah ar-Rahman ar-Rahim gesetzt. Uthman sagte, wenn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam viele Ayat herabgesandt wurden, rief er einige zu sich, die schreiben konnten und sagte zu ihnen, setzt die Ayat an die Stelle, an der das und das erwähnt wird. Manchmal wurden ihm auch nur eine oder zwei Ayat herabgesandt und dann sagte er dasselbe. Al-Anfal gehörte zu den ersten Suren, die in Medina herabgesandt wurden. Bara'a gehörte zu den letzten Suren, die vom Koran herabgesandt wurden. Der eine Inhalt ist ähnlich dem anderen. So dachte ich, dass sie, Bara'a, zu anderen ein Fall gehört. Deshalb habe ich sie zu den sieben Triwal gesetzt und nicht dazwischen die Zeile Bismillahirrahmanirrahim gesetzt. Diese Überlieferung, auch wenn sie als unauthentisch eingestuft worden ist, lasst uns trotzdem ein paar Sachen davon, inshallah ta'ala, profitieren. Yazid al-Farisi sagte, ich habe gehört, wie Ibn Abbas zu Uthman ibn Affan sagte. Erstmal zum Hintergrund, es geht hier um die Sammlung des Koran al-Karim. Wenn wir von al-Jam' oder die Sammlung des Koran sprechen, dann meinen wir damit, dass nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der Zeit von, des Kalifats von Abu Bakr radiallahu anhu, hat man die Schriftstücke gesammelt. Ja, man hat die Schriftstücke, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben worden sind, gesammelt. Gesammelt heißt tatsächlich gesammelt aus den Häusern, von den Händen der verschiedenen Leute, und hat sie in ein Buch zusammengelegt. Diese Schriftstücke, die in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben worden sind. Und später dann, das war nur eine Sammlung, ja? Das war noch keine Ordnung, das war nur eine Sammlung. Und später dann, zur Zeit von Uthman radiallahu anhu, hat man dann den Mushaf, hat man diese Schriftstücke geordnet und vervielfacht. Ja? Und dann sozusagen diesen, was wir sagen, Koran, man sagt eigentlich Mushaf, diese Schriftblätter, der Reihenfolge nach geordnet, man hat es dann vervielfältigt, also mehrmals kopiert und in verschiedene Gegenden gesendet. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel, warum wurde die eine Sura neben der anderen gesetzt? Das ist die Frage von Ibn Abbas ungefähr. Ja, warum hat man Sura 8 und 9 nebeneinander gesetzt? Sagst du 8 und 9, ja, weil 8 kommt vor 9? Nee, da kannst du ja nicht mit dem Ergebnis argumentieren. Die Frage ist, warum man es überhaupt in diese Reihenfolge gesetzt hat. Also warum hat man Sura Anfal gemacht und danach Sura Bara? Okay? Und dann sagt er, warum habt ihr Sura Bara? Sura Bara ist Sura 9, Tauba. Das ist ein anderer Name. Manche Suren haben unterschiedliche Namen, ja. Warum habt ihr Surat At-Tauba, Surat Nummer 9, also 9 nach der heutigen Reihenfolge? Weil ihr müsst wissen, damals, Sahaba, radiallahu anhu, jeder hat das aufgeschrieben vom Koran, was er aufschreiben wollte. Und logischerweise hat er nur in der Reihenfolge schreiben können, wie es auch herabgesandt worden ist. Richtig? Und wenn ich jetzt mehrere Blätter habe, hier schreibe ich die eine Sura, dann auf die nächste schreibe ich die nächste Sura, Die Frage ist jetzt, wie ordne ich das, welche Reihenfolge? Ja. Deswegen fragt er, warum habt ihr es so gemacht? Warum habt ihr Surat Bara'a, obwohl die zu den Mi'in-Suren gehört und Al-Anfal, wo sie doch zu den Mathani gehört, zu den sieben Triwal geschrieben und dazwischen nicht die Zeile Bismillahirrahmanirrahim gesetzt? Was sind Mi'in-Suren? Mi'in, das ist, kommt im Arabischen von Wort Mi'a. Mi'a heißt 100. Ja? Und Mi'in sind so sozusagen die Hunderter. Die Hunderter suchen. Ja? Also steht ja auch da unten, die sieben Mi'in sind Isra, Kahf, also Isra 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das sind diese Suchen. Ja? Alle diese Suren sind ca. 100 Ayat lang. Also wurden sie die Hunderter genannt. Okay. So. Und dann fragt er, warum habt ihr die Surat Bara, obwohl sie zu den Mi'in-Suren gehört, und Al-Anfal, wo sie doch zu den Mathani gehört. So, was heißt jetzt Mathani? Mathani, die sich wiederholenden haben wir genannt. Die Fatiha heißt As-Sab'ul Mathani, die sieben sich wiederholenden. Die sieben Mathani sind nach einer Ansicht Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr, Nahl. Man sagt, sie werden, da fehlt ein E. Man sagt, sie werden so genannt, weil sie Geschichten beinhalten, die bereits in den ersten sieben vorkamen. Mathani wird aber auch die Fatiha genannt und auch der gesamte Koran. Okay? Also der gesamte Koran wird so genannt, die Fatiha speziell, weil sie so oft gelesen wird. Und diese Suren, hast du gehört, warum? Weil sie Geschichten beinhalten, die andere Suren vorher schon beinhaltet haben. Das heißt, da wiederholt sich etwas in der Sure. Ja, weist darauf hin, dass die Sahaba aufmerksam waren in dem, was sie lesen. Ja. Und auch etwas sehr Schönes, Zusammenhänge in Suren gesehen haben. Das weist auf Verinnerlichung hin. Ja. Weil es sehr einfach, eine Sure zu betrachten, aber zu analysieren und zu vergleichen, ist eine Sache von Ulul al-Bab, die Leute, die Verstand besitzen. Das ist nicht so einfach, aber das ist eben der Unterschied zwischen einem wie Ibn Abbas oder anderen Leuten. Der eine, weil durch Überlegen und durch Verinnerlichen siehst du Zusammenhänge, die andere nicht sehen. Tayyib. Die sieben Tiwal. Was sind die sieben Tiwal? Lesen wir. Taban, Tiwal ist der Plural von Tawil. Tawil heißt lang. Tiwal nennt man die folgenden sieben Suren des Koran: Baqara, Al-Imran, Nisa, Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal und Tauba zusammen. Anfal und Tauba zusammen. طيب. Also jetzt nochmal die Frage. Jetzt können wir die Frage verstehen. Ibn Abbas redet mit Uthman. Wir wissen, wovon sie reden. Ja? Deswegen, warum habt ihr Surat Bara'a, obwohl sie zu den 100er Suren gehört, und Anfal, wo sie doch zu den Mathani gehört? Und das ich will kurz darauf hinweisen, das weist schon mal darauf hin, dass Ibn Abbas sagen will, es sind zwei verschiedene Suren. Deswegen, wenn du nachher, und das ist immer eine Sache, die immer wieder hinweisen muss, wenn ein Sahabi eine Meinung hat, dann heißt es nicht, dass alle anderen auch die gleiche Meinung gehabt haben. Auch wenn es Uthman ist, radiallahu anhu. Also Uthman sagt, radiallahu anhu, später sagt er, die beiden Inhalte sind ähnlich und ich dachte, die gehören zusammen. Als wäre es ein und dieselbe Sura, deswegen habe ich sie nacheinander geschrieben und Basmala weggelassen. Versteht ihr? Aber der Ibn Abbas sagt von vornherein, dass es zwei verschiedene Suren sind, indirekt. Ja? Weil er sagt ja, er nennt sie ja beim Namen, also wenn er sie beim Namen nennt, sind es unterschiedliche. Warum habt ihr Surat Bara'a, obwohl sie zu den 100er Suren gehört, zu den Tiwal zusammengeschrieben und Anfal, obwohl sie zu den Mathani gehört, zu den Tiwal zusammengeschrieben? Und diese Tiwal, diese langen Suren, unten, was sind das? Das sind, haben wir gesagt, Baqara, Al-Imran, Nisa, Ma'ida, An'am, A'raf, das sind alles lange Suren. Ja, die gehen alle deutlich als ein Juz, deutlich als 20 Seiten. Ja? Aber dann Anfal und Tauba zusammen. Anfal allein ist 10 Seiten ungefähr. Das ist noch keine, das ist wirklich lange Geschichte. Okay? Aber Anfal mit Tauba zusammen gibt eine lange Sura. Alles klar? Anfal mit Tauba zusammen gibt was Langes. Das heißt also, wenn du die als eine lange, wenn du die als Einheit betrachtest, dann hast du eine Tula oder eine Sura Tawila, eine lange Sura. Vorher hast du keine lange Sura. Und er fragt dir gerade, warum habt ihr diese zwei Suren zu den Tiwal gepackt? Er sagt, ja, quasi kann man sagen, weil sie zusammengehören. Weil sie inhaltlich zusammengehören, haben wir sie dahin gepackt. Das heißt, Uthman hat sie betrachtet, radiallahu anhu, wie ein und dieselbe Sura. Wie eine ganze Einheit. Als wäre das keine getrennte Sura. Deswegen passt sie in die Tiwal nach seiner Meinung rein. Die Reihenfolge der Suren im Koran Karim, die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, manche sagen, das ist vom Propheten vorgegeben, alayhi salatu wassalam. Manche sagen, es ist von den Sahaba geordnet worden. Und richtigerweise ist es eine Mischung von beiden. Also teilweise ist es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgegeben, weil erst diese vorgegeben heißt, die Sahaba haben verinnerlicht, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran gelesen, welche Suren hat er in welcher Reihenfolge gelesen, und sie haben das dann dementsprechend geordnet. Okay? Im Endeffekt, es ändert ja nichts an der Sache, ob du erstmal den Qulallahu Ahad liest oder erst Fatiha liest und danach Qulallahu Ahad liest. Also es ändert ja überhaupt nichts am Inhalt, ändert überhaupt nichts an. Entscheidend ist, dass die Reihenfolge der Verse eingehalten sind. Die Reihenfolge der Verse, darüber sind sich die Gelehrten einig, dass die Reihenfolge der Verse ist so, wie der Prophet es gelesen hat, alayhi salatu wassalam. Und es gibt auch keinen Ikhtilaf darüber. Es gibt keinen Ikhtilaf darüber. Aber die Masahif der Sahaba waren nicht alle in der gleichen Reihenfolge. Aber als dann Uthman radiallahu anhu die Reihenfolge so geordnet hat, war das die Reihenfolge bis zum heutigen Tag. Also niemand hat sich dagegen gesträubt, dass diese Reihenfolge so geblieben ist. Weil das ist, tut nichts zur Sache, welche Reihenfolge man das liest. Sondern man sollte eher so lesen, wie der Prophet es gelesen hat, der Reihenfolge, wenn man das überhaupt machen möchte. Tayyib. Also er wird gefragt jetzt, warum habt ihr diese zwei Suren, die ja eigentlich nicht zu den langen Suren gehören, wieso hast du sie lang geschrieben? Er sagt dir als Antwort, wenn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam viele Ayat herabgesandt wurden, rief er einige zu sich, die schreiben konnten, und sagte zu ihnen, setzt diese Ayat an die Stelle, an der das und das erwähnt wird. Also das heißt, die Ayah-Reihenfolge hat er vorgegeben. Also Uthman sagt jetzt langsam, damit ihr nicht denkt, ich habe die Reihenfolge im Koran alles gemacht irgendwie. Nein. Erst einmal, damit wir keine Zweifel übrig lassen, die Reihenfolge der Verse ist vom Propheten vorgegeben. Und was ich hier jetzt erkläre und was ich gemacht habe bei der Sammlung des Koran beziehungsweise bei der Vervielfältigung des Koran, ist in Einklang mit dem, was der Prophet gemacht hat, alayhi salatu wasalam. Okay? Bis dahin, das war die Einleitung. Weil es tut, die Antwort tut eigentlich nicht zur Sache, richtig? Weil er redet über die Reihenfolge der Suren. Eine Antwort über die Reihenfolge der Verse, richtig? Aber es ist wichtig, dass der Gelehrte erstmal Sachen klar macht, damit sie auch nicht in Frage gestellt werden. Manchmal wurden ihm auch nur eine oder zwei Ayat herabgesandt und dann sagt er dasselbe. Der eine sagt er dasselbe, setzt diese Aya, auch wenn es nur eine ist, setzt sie an die Stelle so und so. Beispiel, bekannterweise, es gibt einen den sogenannten Kalala-Vers, das ist der letzte Vers von Surat An-Nisa, Yas'alunaka an al-Kalala, Yastaftunak, Qulillahu yuftikum fil Kalala. Diese Aya Surat An-Nisa ist spät herabgesandt worden, nicht mit dem restlichen Teil der Sura. Okay, aber der Prophet sagt, setzt sie am Ende dieser Sura. Andere bekannte Beispiel ist der letzte Vers überhaupt, der vom Koran abgesandt worden ist. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ 281. Vers in Surat al-Baqarah. Da kommen ja auch noch ein paar Verse danach. Es wird mitten in die Sura gesetzt. Setzt es an diese Stelle. طيب. Al-Anfal, was für uns heutzutage Sura Nummer 8 ist und das eine der 100er Suren ist, gehörte zu den ersten Suren, die in Medina herabgesandt wurden. Bara'a gehörte zu den letzten Suren, die vom Koran herabgesandt wurden. Okay? Also, Bara'a und Anfal sind zwei verschiedene Suren. Der eine Inhalt ist ähnlich dem anderen. So dachte ich, dass sie zur anderen gehört. Ja, die gehören zusammen im Sinne von, sie sollen nebeneinander gesetzt werden. Ähnlich wie, kennt ihr vielleicht Surat Al-Fil und Surat Quraysh. Surat Al-Fil, Surat Quraysh. Ja. Am Anfang von Surat Al-Quraysh heißt es, Li-Ilafi Quraysh. Li heißt für im Arabisch. Ja. Und Ilaf ist wie die Vereinigung. Vereinigung, Vereinheitlichung der Quraysh. طيب الفاس فك ان فور دي فاينهايتليشونغ فور دي فاينيغونغ دي قريش واس اس فور دي فاينيغونغ دي قريش مش علماء sagen das was in surah al-fil an ereignissen erwähnt worden ist hat Allah machen lassen die Geschichte mit Abraham und so damit die Quraysh als Einheit bewahrt werden. Okay? Also Allah hat die Vögel geschickt und so weiter. Li'ilah fi Quraysh. Und das ist eine andere Sura, aber sie kommt direkt danach. Und das ist ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen diesen beiden. Ein Grund dafür, dass man die eine nach der anderen setzt. Das ist jetzt nicht explizit hier erwähnt, aber der inhaltliche Zusammenhang ist da. طيب. Deshalb dachte ich, dass sie zu den sieben Triwal, deswegen habe ich sie zu den sieben Triwal gesetzt, das heißt sie beide, und nicht dazwischen die Zeile Bismillahirrahmanirrahim gesetzt. Warum? Weil Bismillahirrahmanirrahim wurde nicht herabgesandt am Anfang von Surat At-Tawbah. Und als Weisheit dahinter, Allah weiß am besten Bescheid, sagen die Ulama, weil es inhaltlich unangebracht ist, weil die Surat At-Tawbah eine Lossagung Allahs und seines Gesandten ist von den Polytheisten, den Götzendienern und eine Ankündigung war, dass ihre Zeit auf der arabischen Halbinsel zu Ende gehen wird und eine Bloßstellung der Heuchler war, die vom Feldzug von Tabuk zurückgeblieben sind. Und wenn man sagt, Bismillahirrahmanirrahim, das ist mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Man erbittet Allah subhanahu wa ta'ala um Segen und er ist der Barmherzige, der Gnädige und so weiter. Und dass diese unangebracht sei. Wallahu a'lam. Diese Weisheit passt, aber sie muss nicht der wahre, einzige Grund sein. Weil wenn du das so sagst, ein Unterschied, ob ich sage, das ist eine Hikma, das ist eine Weisheit davon, oder ob ich sage, das ist die Illa, das ist sozusagen der Grund, mit dem diese Weisheit verknüpft ist. Wäre der Inhalt anders, dann wäre dieses, oder umgekehrt, immer wenn in einer Sura etwas Inhaltliches, Ähnliches erwähnt wird, wie Surat Bara'a, dann kommt kein Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Und dann muss man aufpassen. Sobald du eine andere Sura findest, wo der Inhalt ähnlich ist, widersprichst du dir richtig. Deswegen sagen wir vorsichtshalber, Allahu a'lam, weil der Prophet hat es nicht gesagt, alayhi salatu wassalam, und deswegen können wir auch nicht sagen, dass der eigentliche Grund hier diese Weisheit ist. Es ist eine Weisheit von vielen. Aber ich muss ja nicht immer nach dieser Weisheit handeln. 787. In dieser Version heißt es genauso, nur dass Ibn Abbas sagte, dann starb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, noch ehe er uns klar macht, ob sie Bara'a zu ihr gehört oder nicht. Auch diese Überlegung ist daif und auch weit hergeholt. Yani, wie heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, yani, ihm wird der Koran offenbart und er erzählt den Leuten und er sagt, wie bei Surat Al-Kawthar, mir wurde gerade eine Sura abgesandt und dieser Bismillahirrahmanirrahim liest den Leuten vor. Weil der Koran ist keine Sache, liebe Geschwister, die nur eine Person mitbekommen hat oder zwei oder drei, sondern der Prophet a.s.w. jedes Mal, wenn er was bekommen hat, hat er die Leute zu sich gerufen, die lesen, schreiben konnten, hat ihnen das diktiert und die Leute gehen hinaus und erzählen den Menschen, stell dir mal vor, da kommt eine Überlieferung vom Himmel. Wie werden die Leute das empfangen? Wie werden die Leute das den Leuten erzählen? Ein schönes Geschenk kann Allah azzawajal den Menschen nicht geben. Ja? Und deswegen zu behaupten oder zu sagen, dass der Prophet gestorben ist, alayhi salatu wassalam, und man wusste das nicht, er ist weit hergeholt. Und selbst wenn, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Ausgang, den ich einleitend vorhin gesagt habe, selbst wenn Ibn Abbas radiallahu anhuma das gesagt hat, der Prophet starb, noch ehe er uns erklärte, ob es eine Sura ist oder zwei sind, dann sagen wir wieder, Ibn Abbas spricht hier über sich und seine Leute. Ja, sehr wichtig. Ibn Abbas spricht wieder. Das war eine Zeit, da gab es kein Internet. Da gab es keine Kommunikationsmittel wie viele Sahaba zur Zeit des Propheten schon haben Medina und Mekka verlassen. Okay, und sind dahin gegangen, wo der Prophet sie geschickt hat, oder wo auch immer. Und deswegen, das Wissen, die Offenbarung, Al-Ilm, ist nicht bei einem einzigen Menschen versammelt, außer beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und danach, das, was er den Leuten mitgeteilt hat, ja. Und deswegen die Sahaba radiallahu anhum, ja, wo sind die anderen Qurra, wo ist Zayd ibn Thabit, wo ist Ubay ibn Ka'b, wo ist Tamim al-Dari, wo ist Abdullah ibn Mas'ud, wo ist Abu Bakr al-Siddiq, wo ist Umar, Uthman, Ali, wo sind all diese Sahaba? Alle haben nicht gewusst, aber das ist sehr weit hergeholt. Das ist sehr weit hergeholt. Und Abbas, dürft ihr nicht vergessen, gehört zu den sehr jungen Sahaba. Den sehr jungen Sahaba, die erst bekannt geworden sind nach dem Tod von Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, seinen eigenen Lehrer. Das heißt, ich will nicht das Kleinreden, sondern es geht darum, wenn man vergleicht und wenn man eine Unstimmigkeit findet zwischen Ibn Abbas und Abu Bakr, man hat eben die Aussage Abu Bakr Vorrang, so ist die ganze Sache. Okay? Und wenn ich eine Unstimmigkeit habe zwischen Abu Bakr und Umar, dann hat eben Abu Bakr Vorrang. Das ist eine ganz einfache ABC-Geschichte aus Ilm al-Usul. Okay? Und jemand, der mit dem Propheten täglich zusammen war. Und jemand, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fast genauso alt war wie er. Jemand, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verwandt ist und verschwägert ist und sein Schwiegervater ist. Ja, der hat einen ganz anderen Zugang zum Wissen als jemand, der Ibn Abbas hat als kleines Kind, er war noch nicht in der Pubertät, bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam übernachtet, weil es eben seine Tante war, Maimuna, seine Khala, also mütterlicherseits, damit er das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Nacht miterlebt. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm am Ohr gezwickt, damit er wach bleibt. Okay? Dieser Mensch ist eine Perle für islamische Literatur und für die Überlieferung und für die islamische Historie. Aber du kannst nicht ihn vergleichen, auf die gleiche Ebene setzen wie jemand wie Uthman radiallahu ta'ala anhu, vom Wissen her und von dem, was sie beim Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt erfahren haben. Abu Dawud sagte, Al-Sha'bi, Abu Malik, Qatada, Thabit ibn Umara, alle sie sagten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schrieb nicht Bismillahirrahmanirrahim, bis die Sura An-Naml herabgesandt wurde. Dies ist der Grund. Taban, diese Aussage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schrieb nicht, gemeint ist, er ordnete das nicht an. Okay? Er ordnete das nicht an. Ähnlich wie heutzutage, wenn jemand einen Brief schreibt, irgendein Vorsitzender einer großen Firma, der hat den Brief in Wirklichkeit diktiert, der hat ihn niemals selbst geschrieben. Und heutzutage schreibt man eh nicht mehr, man drückt irgendwelche Tasten und dann druckt es den Drucker aus. Das heißt, kein Mensch hat sogar die Buchstaben immer jemals geschrieben, in diesem klassischen Sinne. Und trotzdem sagt man, er hat das Buch geschrieben. Aber wenn ich ein Buch tausendmal drucke, habe ich alle Bücher geschrieben? Ich habe sie drucken lassen. Aber man sagt trotzdem, er hat das Buch geschrieben. Okay. Weil das ist eben im übertragenen Sinne korrekt. Tayyib. Was ist das Besondere bei Surat al-Naml? Warum hat er Surat al-Naml erwähnt? Ja, weil, also das ist die Meinung von Ihnen hier. Aber gemeint ist, weil bei Surat al-Naml kommt Bismillahirrahmanirrahim als Teil der Sura vor. Und als ob sie sagen wollten, Bismillahirrahmanirrahim ist nicht Teil der Sura. Ja? Er hat das nie aufgeschrieben, sondern direkt Alhamdulillah Rabbil Alamin aufschreiben lassen. Inna a'tainakal kawthar. Qul huwallahu ahad. Okay? Und man soll vorher sagen, Bismillahirrahmanirrahim. Aber trotzdem, nicht falsch verstehen, Bismillahirrahmanirrahim ist Teil des Koran, Al-Karim. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, dass die Basmala überall Teil des Koran Karim ist. Das ist auch zweifellos die richtige Ansicht. Die Sahaba radiallahu anhum haben nicht einmal die Zahlen, nicht einmal irgendwas rein, nicht mal den Tafsir in den Mushaf, die Masahaf al-Uthman hier reingeschrieben, damit sie ihn, damit der Mushaf rein bleibt von allen Dingen, die nichts mit dem Koran zu tun haben. Ansonsten, manche Sahaba zu Hause, sie haben in ihrem Mushaf Sachen reingeschrieben als Erklärungen. Okay? Nur das, was die Sahaba gemacht haben zur Zeit von Uthman, radiallahu anhu, da wollten sie, dass nichts in den Mushaf hinzugefügt wird, was nicht die Aussage Allahs ist, tabaraka wa ta'ala, was Allah nicht selbst gesprochen hat. Ibn Abbas, radiallahu, 788, ja? Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wusste nicht, wann eine Sura zu Ende ist, bis auf ihn, Bismillahirrahmanirrahim, herabgesandt wurde. طيب. Ich glaube, an dieser Stelle passt es, dass wir enden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und belohnen. Barakallahu fikum. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit dem 123. Kapitel. Sich im Gebet kurz fassen, wenn etwas geschieht. Und im Hadith 789. Möge Allah tabarak ta'ala von uns und euch annehmen. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.